Was wir haben, wollen wir behalten. Das lehrten uns die Alten. Welche, die kommen, sind uns nicht wohlgesonnen. Hier sind wir und wir wollen unseresgleichen bleiben. Wir wollen nicht wirklich wissen, warum wir im Leben.